Zwölfter Abschnitt. Die Urtquelle oder Heilsbrunnen, Brunnen des Lebens, Brunnen des lebendigen Wassers, Gottesbrunnen auf Atlantis. Am Fuß des Himmelsberges waren zwei Quellen, eine warme und eine kalte, deren Wasser als sehr heilsam und heilig galt. Der biblische Bericht über Atlantis nennt diese dem heiligen Berg entströmende Quelle Brunnen des Lebens, Brunnen des lebenden Wassers. Siehe Jesaja 47, Johannes Offenbarung 7, 17, 21, 6, 22, 1, 22, 18, 47, 1 bis 12. Jesaja 12, 3 heißt ihn Brunnen des Heils, Heilsbrunnen. Siehe auch Psalm 46, 5, 65, 10, 68, 27. Die Edda nennt die Quelle den Urdbrunnen, auch Quelle Mimirs. Alles, was ich weiß, Odin, weil dein Auge blieb in der wohlbekannten Quelle Mimirs. Das Wasser aus der Urdquelle galt als heilig. Man weihte sich mit dem Wasser. Die schöne Sitte, sich mit Weihwasser zu besprengen, reicht also bis auf die atlantische Urzeit zurück. Der Brunnen wurde auch Brunnen des Heils genannt. Deutsche Ortsnamen erinnern noch daran. Weihbrunn, Heilsbronn, Heilbrunn oder Heilbronn. Zur Erinnerung an die heilige Urdquelle, an der Kranke aller Art aus der ganzen Welt Heilung, Rettung, Verjüngung und neues Leben suchten, daher Brunnen des Lebens, Jungbrunnen, wurden besondere Brunnen den Asen geweiht. Eine ganze Anzahl Namen in Deutschland deuten noch darauf hin, zum Beispiel Asbrunn oder Osabrunn, gleich Brunnen der Asen, Dorsbrunn, gleich Brunnen des Tor, Wohlsbrunn, gleich Brunnen des Wohl, Wodan und so weiter und so fort. In der Quelle des heiligen Ottilienberges, ebenfalls ein Berg Gottes wie auf Atlantis und eine uralte germanische Kultstätte im Elsass, waschen heute noch die Pilger ihre Augen, um sie gesund zu erhalten oder zu heilen. Auch in der Ilias werden die zwei Quellen erwähnt, die eine als kalt wie der Hagel oder des Winters Schnee, die andere als warm. Ihr aufsteigender Dampf wird wie der Rauch des brennenden Feuers geschildert. Da man der Urdquelle heilende und verjüngende Wirkung zuschrieb, pflegte man darin die neugeborenen Kinder zu waschen. Daraus entwickelte sich auf Atlantis die schöne, sinnige, bei allen Ariern verbreitete Sitte des Taufens. Es sollte wohl damit angedeutet werden, dass mit der Taufe alle die durch Rassenmischung erworbenen Unreinigkeiten des Leibes und der Seele abgewaschen sein sollten. Auch die germanische Urzeit pflegte den schönen Brauch bis zur Einführung des Christentums. Die Edda erwähnt ihn im Rixmal. Genetzt ward das Kind und geheißen. Auch in den atlantischen Kolonien Peru und Ägypten war die Wassertaufe gebräuchlich. So wird vom Inka Roca berichtet, dass er das Wasser für die Taufe seines Sohnes aus dem heiligen See Titicaca holen ließ. Die christliche Kirche hat den arisch-atlantischen Brauch übernommen. Die Sage lässt mitunter den Urdbrunnen zum Kindelbrunnen werden. Aus der uralten heiligen Quelle am Straßburger Münster, dem Kindelbrunnen, kommen nach dem Volksglauben die Kinder. Der Urdbrunnen gilt in der Sage auch als Verjüngungsquelle oder Jungbrunnen. Nach der deutschen Heldensage von Wolf Dietrich wird dieser von der Königin eines fernen Landes, von Troja oder Atlantis, geführt. Sie lässt sich im Urdbrunnen taufen, verliert in demselben ihre raue Haut und steigt mit dem Namen Siegemine als die schönste Frau hervor, das heißt, sie verliert das durch Rassenmischung erworbene niederrassige Aussehen und steigt aus dem Wasser als reine Arierin hervor. Ihr Name Siegemine, Sieg der Liebe, besagt, dass die Umwandlung zur Arierin nur auf dem Wege der Zuchtwahl geschehen kann. Rein wie das Taufwasser soll das Rassenblut der Arier und ihre Rasse werden. Ein sinniger Brauch. Die Edda nennt die Urdquelle ein heiliges Wasser. Die warme Urtquelle muss man sich wie einen Geysir auf Island vorstellen, der fortwährend Dampfwolken ausstößt. Der starke Gehalt des Wassers an Mineralsalzen und radioaktiven Stoffen brachte manchen Kranken Rettung und neues Leben und gab zum Bau von Krankenhäusern und Badeanstalten daselbst Anlass. Der aufsteigende Dampf des Wassers erhielt die umstehenden Bäume immer grün, das Wasser selbst wirkte auf die Vegetation des damit bewässerten Gartens der Asen, dem Asgard, außerordentlich befruchtend. Siehe Hesekiel 47,12, Johannes Offenbarung 22,2, Hesekiel 47,1-8. Die ägyptischen Priester berichteten dem Solon über die beiden Urtquellen. Die Atlanter nutzten auch die beiden Quellen, die warme und die kalte, die in reicher Fülle flossen und ein wohlschmeckendes und für jeden Gebrauch geeignetes Wasser boten. Sie legten rings um sie herum Gebäude und passende Baumpflanzungen an und richteten Baderäume ein, teils unter freiem Himmel, teils für den Winter zu warmen Bädern in gedeckten Räumen, die königlichen getrennt von denen des Volkes. Das abfließende Wasser leiteten sie teils in den Hain des Poseidon, eines Asen, also in den Asengarten, den Asgard, in welchem Bäume aller Art und von besonderer Höhe und Schönheit infolge der Güte des Bodens wuchsen. Siehe Hesekiel 47,12, Johannes Offenbarung 22,2. Teils ließen sie es durch Kanäle über die Brücke, den Bifröst, hinweg in die äußeren Ringwälle fließen. Zweifellos war neben der Urtquelle ein Tempel erbaut, sodass die segensreiche Quelle aus seiner Schwelle floss. Man vergleiche mit dem Bericht der ägyptischen Priester die angebliche Weissagung, das ist den Reisebericht eines chaldäischen Initiierten, siehe Hesekiel 47,1-12. Ein Zweifel darüber, dass diese angebliche Weissagung lediglich eine Beschreibung einer atlantischen Sehenswürdigkeit ist, ist kaum möglich. Die dort erwähnten Bäume, die allmonatlich Früchte trugen, sind Feigenbäume, die in geeignetem Klima und bei günstiger Bewässerung tatsächlich gleichzeitig grüne und reife Früchte und Blüten, also allmonatlich Früchte tragen. Daher setzt die indische Sage als Baum des Lebens an die Urtquelle einen Feigenbaum. Auf den Wassern der Urtquelle schaukelten sich die Schwäne, die in der Edda- und Lohengrin-Sage erwähnt sind. Eine schöne Asentochter wurde nach der Sage an der Urtquelle von einem Milchling, vom Oberpriester Loki, entführt. Der Ritter, der Elsa von Brabant erlöst, ist ein Ase. Die sinnige Lohengrin-Sage und die griechische Sage vom Raub der schönen Helena sind wohl beide Umdichtungen der Erzählung von der Entführung der Asentochter durch Loki und deren Rettung durch einen Asen. Heiße Quellen finden sich heute noch auf den Azoreninseln.